Hey Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu deinem Podcast für deine persönliche Weiterentwicklung. Ich bin Timon. Und ich bin Thor. Und wir sind beides Freunde. Und wir haben uns schon des Längeren gedacht, dass wir einen Podcast zusammen aufnehmen. Bisher kamen wir nie in die Umsetzung. Aber heute haben wir eben mal uns gedacht, dass wir das Ganze in die Praxis mal starten und umsetzen werden. Demzufolge möchten wir heute über drei verschiedene Bereiche reden. Zum einen ist es eben eine kleine Vorstellung, wer wir eben sind. Zum anderen eben auch der Sinn des Ganzen und auch schlussendlich, was euch in den darauffolgenden Folgen im Podcast erwarten wird. Ich würde sagen, ich gebe einfach mal die Initiative weiter an Thor und würde es vorschlagen, dass du dich mal vorstellst. Ja, gerne, Leute. Also ich bin Thor, wie gesagt, 23 Jahre alt. Und aktuell Student der interkulturellen Wirtschaftspsychologie im wunderschönen Örtchen Hamm in Westfalen. Ja, dann einfach nochmal drei kurze Fakten zu mir, dass ihr mich ein bisschen besser kennenlernt und euch so ein kleines Bild machen könnt, werdet ihr aber in den nächsten Folgen des Podcasts auch hoffentlich noch weiter machen können. Drei Fakten, die mich persönlich und meinem Leben sehr bereichern und da zentrale Standbeine sind. Zum einen das Thema Reisen. Ich liebe es einfach, unterwegs zu sein, neue Kulturen zu entdecken, auf verschiedene Sprachen zu sprechen. Und zum Weiteren die Persönlichkeitsentwicklung, warum wir auch diesen Podcast jetzt hier für euch aufnehmen. Immer auf der Suche nach neuen inspirierenden Gesprächen, Personen und Themen auch vor allen Dingen, um mich persönlich weiterzuentwickeln und ja, immer eine bessere Version von mir selbst zu werden. Das gebe ich wieder rüber an den lieben Timon. Ja, gut, zu meinem Alter, ich bin 21 Jahre und wie Thor schon gesagt hat, er studiert eben Wirtschaftspsychologie, genauso wie ich auch. Wir kennen uns auch daher. Ich denke, die meisten von euch werden es kennen, dass die allermeisten Menschen in eurem Umfeld jetzt nicht wirklich den Drang haben, sich selbst zu verwirklichen. So ist es auch bei unseren Kommilitonen. Und da war eben auch unsere Schnittstelle, dass wir schnell gemerkt haben, dass wir beide uns relativ ähnlich sind und demzufolge kamen wir uns ja auch schnell auf mentaler Ebene näher, sage ich mal. Auch ganz kurz paar Fakten über mich. Ich könnte jetzt auch viele Fakten nennen, die sicherlich uninteressant sind. Was auf jeden Fall zum Podcast passen würde, weshalb ich halt oder wie lange ich schon Persönlichkeitsentwicklung mache, beziehungsweise mich in dem Bereich aufhalte. Mittlerweile sind es schon 2 Jahre. Und grundsätzlich geht es mir einfach darum, dass ich quasi die 4 wichtigen Lebensbereiche abdecke, also dass ich in den 4 wichtigen Lebensbereichen Gesundheit, Karriere, Beziehung und Mindset mich Tag für Tag weiterentwickle und da mich quasi selbst verwirklichen kann. Und ich denke, das Ziel oder mein Ziel im Leben ist es einfach, da eine gewisse Balance in jedem der 4 Lebensbereiche zu schaffen, um dann schlussendlich, wie gesagt, mich auch komplett selbst zu verwirklichen. Genau, dann machen wir doch weiter mit dem zweiten Bereich für den heutigen Podcast. Und zwar wollen wir einmal gerne unser Warum mit euch teilen. Warum haben wir uns jetzt entschlossen, diesen Podcast aufzunehmen? Und was ist unser Ziel im Endeffekt? Was möchten wir euch für einen Mehrwert mitgeben, dass ihr dann ja auch rausgeht nach jeder Folge und sagt, hey, ich habe jetzt was gelernt oder konnte ein bisschen was für mich mitnehmen. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich dadurch, dass wir, Timon und ich, uns schon sehr viele inspirierende Gespräche geführt haben und dann obwohl die Uni-Kollegen vielleicht nicht sehr offen so für das Thema generell waren, uns dann zugehört haben und dann auf einmal trotzdem so ein Interesse entwickelt haben und sich dann in die Gespräche eingeklinkt haben. Also das fand ich immer sehr schön zu sehen, wie man Leute doch inspirieren kann, wenn man einfach mal so ein Thema aufsetzt, wenn man mal in einer Runde ist und so einen Begriff in den Raum wirft, wie Dankbarkeit vielleicht. So, und dann einfach mal die Meinung hört der verschiedenen Menschen, seine eigene Meinung preisgibt und guckt, was die Leute dazu zu sagen haben, wie sie das sehen und dass man immer so ein bisschen was daraus für sich selber mitnehmen kann. Also vor allen Dingen geht es mir darum, Menschen zu inspirieren und zu motivieren, wirklich mal neue Standpunkte einzunehmen und einfach mal sich selbst zu hinterfragen, aktuelle Sachen, die man macht oder die man in der Vergangenheit gemacht hat und dann vielleicht für sich etwas mitzunehmen und anders zu machen und umzusetzen dann wirklich im Leben. Auf der anderen Seite natürlich auch für mich selbst gilt das. Ich kann immer super viel mitnehmen aus den Gesprächen mit Timon und auch mit anderen inspirierenden Personen, dass ich auch selbst hier was für mich selber natürlich mitnehme und meine Persönlichkeit weiter ausbaue und in die Richtung lenke, wo ich im Endeffekt sein möchte. Und zu guter Letzt einfach Menschen, ja, das ist so meine große Lebensvision, mein großes Lebensziel, Menschen zu einem glücklicheren und erfüllteren Leben zu verhelfen. Also das ist natürlich so mein großer Ansporn. Wäre cool, wenn es klappt, wenn wir einfach hier coole Themen rüberbringen können, neue Sichtweisen bringen können und euch einfach ein glücklicheres Leben und erfüllteres Leben vielleicht dazu verhelfen können. Ja, noch dann zu meinem Warum, beziehungsweise es sind meistens halt mehr Warums. Es geht zum einen auf jeden Fall auch darum, dass ich grundsätzlich mir eigentlich nichts Cooleres vorstellen kann, als mit bestimmten Personen an einem Projekt zusammen zu arbeiten. Thor ist halt so eine Person und deswegen war schon des Längeren irgendwie der Wunsch da, dass ich mit ihm was zusammen starten kann, was irgendwie auch so ein bisschen Nährwert besitzt für einen selbst, aber auch für andere. Und demzufolge halt einfach zusammen quasi mit Thor sowas auf die Beine zu stellen, finde ich sehr attraktiv. Dann muss ich auch immer sagen, ich klingt vielleicht ein bisschen creepy, aber ich feiere Selbstgespräche übertrieben. Das liegt einfach daran, dass quasi die Gedanken, wenn man diese zum Ausdruck bringt, nochmal eine ganz andere Wertigkeit haben und man schlussendlich auch nochmal ganz andere Gedankengänge plötzlich formt. Also man hat einen Gedankengang, den bringt man zum Ausdruck und dann kommt man quasi durch die Formulierung des Gedankens auf noch ganz andere Gedankengänge und so weiter. Und so formt sich quasi aus einem Gedankengang, den man einfach nur ausgesprochen hat, schlussendlich ganz neue Gedanken, wodurch man sich schlussendlich auch besser kennenlernt. Und ich denke, dafür ist ein Podcast sehr gut, dass man eben seine Gedanken zum Ausdruck bringt und dadurch dann auch schlussendlich ja an Selbstbewusstsein gewinnt und ja seine Persönlichkeit einfach besser kennenlernt. Und das ist eigentlich so, das sind so meine zwei Hauptwarums. Vielleicht noch ganz kurz eben zu den Themengebieten, die euch im folgenden Podcast erwarten. Ich gebe das ganze Zepter mal kurz wieder an Thor und er kann euch da mal kurz schildern, was euch eben so erwarten wird. Genau, also am Anfang haben wir uns gedacht, wie wir das im Endeffekt auch immer so persönlich machen, wir möchten euch einfach teilhaben lassen an unseren Gesprächen. So, was unsere Idee ist für den Anfang, wir werfen einfach so einen Begriff in den Raum, sei es jetzt zum Beispiel Dankbarkeit, sei es Stress, Fehler machen, Geld und vieles, vieles mehr. Und wir einfach darüber so ein bisschen uns unterhalten, unsere verschiedenen Sichtweisen auf die verschiedenen Themen geben, um euch dann halt eben vielleicht ein bisschen zu inspirieren, aber auch um uns selber natürlich einen anderen, eine andere Sichtweise auf das Thema gewähren zu lassen. Und wir sind natürlich dann auch immer dankbar über euer Feedback, wie ihr das seht, ob ihr uns zustimmt oder nicht, weil ob ihr da eine ganz andere Sichtweise drauf habt, weil was wir halt uns erhoffen, ist einfach eine coole Community aufzubauen, guten Austausch untereinander, so dass wir alle voneinander lernen können. Und wie gesagt, unsere erste Idee war halt einfach, dass wir so welche Begriffe nehmen, die in den Raum werfen und dann einfach sich daraus ein cooles Gespräch, wie es auch sonst immer bei uns der Fall ist, sich daraus entsteht. Und genau, bei Themenwünschen oder Vorschlägen immer gerne her damit, sind wir immer offen dafür, haben natürlich auch viele, viele Themen, die wir schon behandelt haben, nochmal gerne mit euch teilen möchten oder neue Themen, die wir noch gar nicht untereinander besprochen haben. Genau, aber bei anderen Vorschlägen sind wir, glaube ich, auch sehr offen dafür. Oder Themen. Auf jeden Fall. Das unterschätzt man vielleicht auch so ein bisschen, dass bestimmte Themen eine viel größere Tiefe haben oder bestimmte Begriffe einfach eine viel größere Tiefe haben, als man im ersten Moment denkt. Also man kann eigentlich jeden einzelnen Begriff nehmen. Ich gucke gerade zum Beispiel auf den Fernseher und im ersten Moment ist es vielleicht einfach nur ja ein Fernseher, mit dem man quasi sich bestimmte Sendungen reinzieht. Aber schlussendlich steckt da so viel hinter, so viel Technik, so viel Arbeit, so viel Aufwand. Ich will mich jetzt gar nicht irgendwie grundsätzlich auf den Fernseher beziehen. Ich meine einfach nur, dass man schlussendlich eigentlich jedes Wort unglaublich tief behandeln kann. Und wir möchten halt eben genau Bereiche oder Begriffe aus der Persönlichkeitsentwicklung nehmen und da eben so ein bisschen in die Tiefe gehen und einfach ein bisschen so erzählen, was uns dazu einfällt. Ein wichtiger Punkt, den Thor auch schon angesprochen hat, ist eben der Austausch. Ein Podcast wäre halt nur halb so schön, wenn es eben keinen Austausch mit anderen Leuten geben würde. Das heißt, wenn ihr irgendwie Bock habt zu diskutieren oder Bereiche habt, Beispiele habt, Vorschläge habt, worüber wir reden sollten, immer her damit. Wir sind auf jeden Fall mega dankbar für eure Offenheit und für eure Vorschläge. Und ich denke, das war's eigentlich schon soweit. Hast du noch irgendwas zu sagen? Genau, ich würde da ergänzen. Ich habe gerade überlegt, so wie kann man das am besten umsetzen, dass ihr dann auch auf uns zukommen könnt und mit uns irgendwie Themenvorschläge teilen könnt oder eure Meinung. Ich würde einfach sagen, wir machen eine Facebook-Gruppe auf, wo wir dann immer auch diesen aktuellen neuen Podcast reinposten und ihr darunter in den Kommentaren immer eure Meinung gerne nochmal dazu preisgeben könnt, was ihr darüber denkt und da auch dann natürlich neue Themenvorschläge reinhaut und wir dann immer das abchecken und dann eben darauf Stellung nehmen und da Bezug nehmen. Was hältst du davon? Das finde ich eine geile Idee. Ja, es ist eine spontane Idee von Thor gewesen, haben noch gar nicht besprochen gehabt, aber ich denke da so ein bisschen die Offenheit zu kreieren, eben, dass auch andere Menschen mit uns interagieren können, ist sehr sinnvoll. Und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze sich entwickeln wird. Ich bin auf jeden Fall mega gehypt. Ich habe mega Bock, den Podcast hochzuziehen und freue mich auf jeden Fall auf die nächste Zeit. Das war's soweit von meiner Seite. Wie gesagt, ich freue mich auf die nächste Zeit, freue mich vielleicht schon auf das ein oder andere Feedback und will mich mit diesen Worten dann auch verabschieden. Genau. Auch vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das hier anzuhören, und freue mich auch auf sehr, sehr viele inspirierende, coole Gespräche in der nächsten Zeit. Und damit bin ich auch raus. Over and out. Peace out. Haut rein.